Wohin mit den Juden? Amoklauf gegen die Wirklichkeit. Das ist doch naiv. 6 Millionen, wo hat er die hergekriegt? So viel gab's doch gar nicht. Diese Amokläufe gegen die Wirklichkeit. Ich glaube, die Ansiedlung auf Madagaskar wäre eine bessere Lösung gewesen. Mein Vater erinnert sich dunkel an einen Auftritt von Thies Christoffersen in der Dorfgaststätte seines Heimatortes Gelting. Das soll bereits Anfang der 1960er Jahre gewesen sein. Mein Vater war damals vielleicht 14 Jahre alt. Thies Christoffersen habe vor der Tür gestanden, in einem langen, Gestapo-ähnlichen Ledermantel. Und dann bin ich da hingegangen, um mal einen Blick auf ihn zu werfen, bin dann aber ganz schnell wieder abgehauen. Weil mein Vater immer sagte, Vorsicht, gelbe Hagener Linie, nicht zu nahe kommen. Der ewige Faschist. Eine Spurensuche. Radio- und Podcast-Serie von Klaas Christoffersen und Norbert C. Folge 3: Hetze, Haft und Terror. Als ich 1978 geboren werde, ist Thies Christoffersen bereits eine feste Größe in der rechten Szene. Zu dieser Zeit lebt er in dem Dorf Moorkirch im Norden Schleswig-Holsteins. Dort will heute niemand mit mir über Thies Christoffersen reden. Aber immerhin hat sich doch einer, der aus der Region stammt, zum Interview bereit erklärt. Peter Dietrich Jürgensen vom Heimatverein Angeln. Also ich sagte das zu meiner Frau, Herr Christoffersen ist gerade angekommen und sie stiegen da gerade aus dem Auto und guckten einmal hier rüber. Und da sagte ich auch, oh, das ist ein Christoffersen. Irgendwie haben sie Christoffersen-Züge mit. Ja, man kann das da nicht von der Hand weisen, so, das ist so. Also. Die frappierende Ähnlichkeit, die mein Vater meinem Opa attestiert hatte, scheint sich vererbt zu haben. Er ist dann ja auch mit Bild in den Medien gewesen oder im Flensburger Tageblatt gewesen. Ich habe das Bild vor mir, bedingt natürlich auch durch seine Kopfverletzung, die er hatte. Ich habe im Tageblatt die Prozessankündigungen verfolgt. Ich habe selbst dazu gedacht, es ist unglaublich, dass die Menschen nicht dazulernen und dass die Vergangenheit, gerade der Holocaust, in unser aller Augen war und auch ist und auch wachgehalten werden muss, dass sowas nie wieder passiert. Und das sind wir letztlich auch den Opfern schuldig. Und ich habe mich gewundert, dass es Leute gibt, die das leugnen können. Jürgensen lebt in der Landschaft Angeln, in Dollerup, dem Ort, aus dem mein Urgroßvater väterlicherseits stammt. Dort hatte Jürgensen bis zum Ruhestand, er ist Jahrgang 1946, seinen eigenen Bauernhof. So lernte er Ende der 1970er Jahre auch Thies Christoffersens Sohn aus dem ca. 15 Kilometer entfernten Moorkirch kennen. Jess Christoffersen hatte den Hof von seinem Vater übernommen und betrieb nebenbei ein Lohnunternehmen, mit dem er bei Jürgensen arbeitete. Allerdings nur für eine Saison. Also Thies Christoffersen, Kälberhagen, war damals ja schon ein Begriff durch seinen Vater auch. Aber wie der Sohn, der mittlerweile schon gestorben ist, zum Rechtsextremismus seines Vaters stand, hat Jürgensen nie gefragt. Also das war ein reines Dienstleistungs- und Kundenverhältnis. Und da gab es auch gar nicht so die Gelegenheit, dann da groß drüber zu sprechen. Und ich glaube, zu der Zeit hat man das mehr abgetan als Spinnereien. Und was soll man denn darüber sprechen? Wirkliche Empörung über die Ideologie, die Christoffersen verbreitete, habe es nicht gegeben. Ich glaube, die Zeit war damals noch nicht reif, um solche Proteste durchzuführen. Es gab da nicht die richtigen Leute, die dort einen Protest in Gange gebracht hätten. Zu Hause in Moorkirch kann Thies Christoffersen also offensichtlich relativ unbehelligt leben und hetzen. Als Vertreter der sogenannten neonazistischen Fraktion des Rechtsextremismus, weil er unverhohlen an den Nationalsozialismus anknüpft. Insgesamt allerdings befindet sich die extreme Rechte in den 1970er Jahren in der Krise, sagt Barbara Mante, Historikerin mit dem Forschungsschwerpunkt Rechtsterrorismus. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich die extreme Rechte in einem eher desolatem Zustand befand. Sie war enttäuscht über das Scheitern der NPD bei der Bundestagswahl 1969. Also das war eine sehr große Enttäuschung, die sich auch durch fast alle Spektren zog. Es kam zu einer Zersplitterung und einer Zerfaserung der Szene. Und zugleich zu einer Radikalisierung in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren. Manfred Röder verhaftet. Lautet der Titel einer kleinen Meldung, die Thies Christoffersen 1980 in der Bauernschaft abdruckt. Ich selbst habe Manfred Röder seit über 2 Jahren nicht mehr gesehen und auch keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Wegen verschiedener Delikte musste Christoffersens Mitstreiter eine Haftstrafe befürchten und war ins Ausland verschwunden. Dann aber kehrt er zurück und strebt den Umsturz in der Bundesrepublik an, mittels Aktionsgruppen, erklärt der Politikwissenschaftler Gideon Botsch, Leiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist er dann dazu übergegangen, oder ist die Gruppe von Röder dazu übergegangen, Flüchtlingsunterkünfte anzugreifen. Flüchtlinge, das waren damals vor allem die vietnamesischen Boat People. Und zwei dieser Menschen sind bei dem letzten Anschlag dieser Anschlagsreihe dann ja auch tatsächlich getötet worden. Die 3 Attentäterinnen, also 2 Männer und 1 Frau, hatten vorher auch schon ein bisschen geübt. Erinnert sich Journalist Andreas Speit, ein profunder Kenner der rechtsextremen Szene. Da merkt man auch, wie kaltherzig und menschenverachtend die Stimmung in dieser Gruppe gewesen sein muss. Bei den Brandanschlägen davor waren sie nämlich unzufrieden, weil die Molotow-Cocktails nicht so zündeten, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und dieses Mal klappte es und sie trafen halt mit den Molotow-Cocktails dann eben auch gleich in ein Zimmer, wo die 2 Vietnamesen hier am Stadtrand von Hamburg gelebt haben, in einem Heim. Und die sind wirklich elendig gestorben. Das sind die ersten Opfer rechtsterroristischer Gewalt in Deutschland. Vor allem sind es auch die ersten benennbaren Opfer einer rechtsterroristischen Gewalt, die sich gegen sogenannte Ausländer, die sich hier in diesem Fall also gegen Geflüchtete gerichtet hat. Die Opfer heißen Nguyen Ngoc Trau und Do An Lan. Die Mitglieder der sogenannten Deutschen Aktionsgruppe bekommen für ihre im August 1980 begangene Tat lebenslänglich. Manfred Röder als Rädelsführer legt ein Geständnis ab und wird 1982 zu 13 Jahren Haft verurteilt. Ich werfe einen Blick in Thies Christoffersens Blättchen Die Bauernschaft aus dieser Zeit, 1982, 83. Da war ich 4 bzw. 5 Jahre alt. Eigentlich kam während meiner gesamten Kindheit ein Thies in den Erzählungen meiner Großeltern nie vor. Als sein Gesinnungsfreund Röder ins Gefängnis muss, lebt Thies Christoffersen gerade vorübergehend in Belgien. So entzieht er sich dem Haftbefehl, der in Deutschland gegen ihn vorliegt. Die Bauernschaft erscheint trotzdem, nur jetzt eben in Belgien. In einer dieser im Ausland entstandenen Ausgaben berichtet Thies Christoffersen 1983, Röder habe sein ohnehin verbotenes Vorwort zur Auschwitz-Lüge widerrufen. Seinen Widerruf sollte man nicht überbewerten. Man hat ihn geködert mit dem Hinweis, dass er nur bei einem Geständnis 2/3 der Strafe zu verbüßen hätte. Außerdem schließe ich die Möglichkeit nicht aus, dass er durch Drogen willenlos gemacht wurde. Diese ungeheure Unterstellung macht mich fassungslos. Zumal Thies Christoffersen seine Behauptung nicht einmal ansatzweise belegt. Im Grunde geht er so vor wie schon in der Auschwitz-Lüge. Er leugnet schlicht und einfach, dass von Nationalsozialisten mörderische Gewalt ausgeht. Der Vergleich zwischen Fremdarbeitern und Besatzungssoldaten ist gar nicht einmal so unwirklich. Die angebliche Überfremdung durch Gastarbeiter und Ausländer wird in den 1980er Jahren zum Lieblingsthema der extremen Rechten. 1982 schürt auch Thies Christoffersen in seiner Bauernschaft rassistische Ressentiments. Dabei verfügen die Fremdarbeiter über viel wirkungsvollere Waffen als die fremden Soldaten. Ihre Waffe ist ihre Fruchtbarkeit. Von der Natur sind fast allen Lebewesen Waffen mitgegeben.

Aber mir scheint, die Auschwitz-Lüge ist nicht mehr aus der Welt zu bekommen. Mit dieser Broschüre hat sich Christoffersen die Hochachtung der selbsternannten Revisionisten erschrieben. Meine Damen und Herren, was ich gesagt und geschrieben habe, ist bekannt. Meine Schrift, die Auschwitz-Lüge, wurde zu einem Bestseller unter dem Ladentisch. Damals, als ich meinen Bericht schrieb, machte man mir den Vorwurf, ich wäre da gewesen und hätte nur nichts von den Massenvergasungen gesehen. Im August 1984 kommt Thies Christoffersen aus der Haft frei. Er reist nach Los Angeles, wo er bei einem Treffen von Holocaustleugnern einen Vortrag hält, den er 1985 in der Bauernschaft abdruckt. Nun aber kann ich mit Sicherheit sagen, es gab keine Massenvergasungen in Auschwitz. Die Leugnung des Menschheitsverbrechens ist keine Erfindung der selbsternannten Revisionisten. Sie beginnt als Vertuschungsversuch, noch in der Endzeit der NS-Terrorherrschaft über Osteuropa. Politikwissenschaftler Gideon Botsch. Man hat ja geglaubt, dass man diese Gebiete auf ewig deutsch behält und germanisiert und kolonisiert und dass es deswegen egal ist, wie viele Leichen man da verscharrt hat. Aber als die Rote Armee vorrückt, beginnt die SS damit, an manchen Stellen Leichen zu exhumieren und nachträglich zu verbrennen. Massengräber, also wir reden hier wirklich von massenhaften Aktivitäten. Und auf dem Papier setze sich die Relativierung des planmäßigen millionenfachen Massenmords durch die 1950er Jahre hindurch fort, bis die Aufarbeitung der NS-Gräuel langsam beginnt und zugleich die extreme Rechte in Deutschland internationalen Beistand aus Frankreich, Großbritannien und Nordamerika bekommt. Es tun sich Revisionisten hervor wie Forisson, Badesch, schließlich auch der Deutsch-Kanadier Ernst Sündel. Das ist etwas, was in den 70ern neu hinzutritt. Ne? Und übrigens auch der Versuch sozusagen auf wissenschaftlicher, in Anführungsstrichen wissenschaftlicher Grundlage, Gutachten zu produzieren von irgendwelchen Sachverständigen, die angeblich Sachverstand haben. Eine Entwicklung, die Botsch an ein Zitat aus einem Aufsatz des Historikers und NS-Forschers Martin Broschard erinnert. Amoklauf gegen die Wirklichkeit. Diese Amokläufe gegen die Wirklichkeit, die verstärken sich in den 70er Jahren. Und hier ist ein Zeitzeuge wie Christoffersen, ein vermeintlicher Zeitzeuge wie Christoffersen, natürlich ein gefundenes Fressen für das Milieu. In den Akten des Landesarchivs Schleswig aus den Jahren 1985 und 86 lese ich, wie Thies Christoffersen Anklage um Anklage anhäuft. Mein Eindruck, er kann es einfach nicht lassen. Aber ins Gefängnis will er andererseits auch nicht mehr. Ich habe verfolgt, dass er auch dann eben nach Dänemark ausgewandert ist. Peter Dietrich Jürgensen vom Heimatverein Angeln. Da habe ich gehört, dass er dann auch von der dänischen rechten Szene finanziell unterstützt wurde. Es macht ja auch keinen guten Eindruck. Wir wohnen ja kommen ja aus dem deutsch-dänischen Grenzgebiet. Mein Vater. Und da macht es keinen guten Eindruck, wenn so ein Alt-Nazi in Dänemark nun schön vor sich hin leben kann, solange er seine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Thies Christoffersen kann sich jenseits der Grenze sicher fühlen. Vor Polizei und Justiz. Aber es wird sich noch zeigen, einen behaglichen Zufluchtsort hat er nicht gefunden. Der ewige Faschist. Eine Spurensuche. Radio- und Podcast-Serie von Klaas Christoffersen und Norbert Zehn. Folge 3: Hetze, Haft und Terror. Es sprachen der Autor Klaas Christoffersen sowie Christian Redl, Beate Rüsopp, Wanda Perlwitz und Steffen Siegmund. Technische Realisation Frank Albicker, Alisa Wisotzki, Nicole Graul und Angelika Körber. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.